Im Bremer Bildungsprogramm laden wir heute zu einem musikalischen Sprachbummel ein. Langsam um die runde Ecke fuhr, ist der Titel dieses Beitrags aus der Reihe Spiele mit Sprache. Erwin Grosche und Bernd Meyerholz hatten die Idee zu diesem Bummel von Liedern zu Gedichten, von Gedichten zu Spielszenen und von Szenen zu neuen Gedichten und Liedern. Mitgebummelt ist dabei in unserem Studio auch eine ganze Gruppe von Kindern, die manchmal ganz schön außer Atem kamen, aber trotzdem begeistert mitgesungen und mitgespielt haben. Es ist ein musikalischer Sprachbummel. Und wo bleibt die Musik? Kommt sofort. Meine Kinder haben viele hohe Jahren. Will sich keine Decke arme Tier warnen. Meine Liebe haben Fieber, sagt der Farmbesitzer. Sie wird sich selber lieber Fieber. Und dem Lieben ging es gut. Yeah! Hallo, hallo, hier spielt die Musik. Ich glaube, es geht los. Wir wollten doch losgehen. Oder was habe ich gesagt? Ja, Birgit? Sie haben gesagt, hallo, hier spielt die Musik. Ich glaube, es geht los. Wir wollten doch losgehen. Oder was habe ich gesagt? Pappalapap, pappalapap, pappalapap. Ich habe gesagt, dass ich keinen Lärm hören möchte, dass ihr euch schon mal in Zweierreihen aufstellen sollt und dass ihr eure feinen Sachen nicht schmutzig machen solltet. Denn schließlich wird man ja nicht jeden Tag ins Rathaus zum Herrn Bürgermeister eingeladen. Ist das klar? Ja, Klärchen. Das ist klar wie Klärchen, Herr Lehrer. Dann stellt euch mal auf und dann marschieren wir durch die Stadt Richtung Rathaus, dass der Bürgermeister seine Freude an uns hat. Also dann, auf geht's. Wir fliegen zu unserem Bürgermeister. Yeah! Moment, Moment. So hatten wir nicht gewettet. Platz, kommt ihr wohl zurück. Alles, was Flügel hat, fliegt. Also gut, wir treffen uns in einer Viertelstunde vor dem Rathaus, ja? Bitte seid vollständig und pünktlich, ihr frechen Mäuse. Was ist denn eigentlich in euch gefahren? Meine Mäuse haben Läuse, oh die Armen. Will sich keiner denn der armen Tier erbarmen? Meine Mäuse haben Läuse, ach es krabbelt im Gehäuse. Hätte ich selber lieber Läuse und den Mäusen ging es gut. Auf dem Parkplatz stehen. Auto, ein Auto, ein Auto, ein Auto, ein Auto, ein Auto. Kinder sind hier fehl am Platz. Spielen an der Straße. Auch dort stehen. Auto, ein Auto, ein Auto, ein Auto, ein Auto. Hey, lass uns die Abkürzung über den Parkplatz nehmen. Dann können wir bei Ferrari noch ein Eis essen. Auto, ein Auto, ein Auto, ein Auto, ein Auto, ein Auto. Eine Warnung an alle Autofahrer. Auf der Bundesstraße 1 in Richtung Soest nach Paderborn kommen Ihnen auf der linken Fahrspur 37 Elefanten, 3 Seehunde, 12 Pferde, 4 Löwen, 3 Clowns und ein Zirkusdirektor entgegen. Fahren Sie rechts ran und warnen Sie den entgegenkommenden Zirkus durch deutliche Lichtsignale. Sind diese Plätze noch frei? Ja. Los, komm! Ferrari. Alle Spezialitäten, Eis nach Wahl. Zeig doch mal. Mazedonia-Becher. Gemischtes Eis mit Fruchtcocktail. Dolomiten-Becher. Was darf sein? Bringen Sie uns vier... Wie hieß das nochmal? Mazedonia-Becher. 4 Stück. Das kostet 20 Mark. Oh je. Dann bringen Sie uns lieber 4 Hörnchen mit einer Erdbeer. Schokolade. Vanille. Erdbeer. Schokolade. Vanille. Also 4 Hörnchen mit einer Zitronenkugel drauf. Bitte sehr. So, bitteschön. Jetzt ist Pause. Pause. Ist Pause. und Eis ist Eis. Wir müssen in 7 Minuten 23 Sekunden vor dem Rathaus sein. Ich sitze auf dem Bürgersteig von Supermarkt und lutsch ein Eis und schau den vielen Autos nach, die um die Ecke nach und nach gefahren kommen. Gefahren kommen. Doch keines hat mich mitgenommen. Hey, ihr doofen Autos, könnt ihr nur Krach machen? Könnt ihr nur rumblinken? Könnt ihr nur rumblinken? Hey, ihr doofen Autos, könnt ihr nur Krach machen? Könnt ihr nur rumschinken? Keine Müdigkeit vortäuschen. Der Herr Krause wartet nicht. Also dann. Hey, Moment, ihr müsst noch zahlen. Glatt vergessen. Alles nochmal zurück. Zusammen macht es 1,60 Mark. Hier haben Sie 2 Mark. Stimmt so. Danke. Lassen Sie mal. Wir müssen alle leben. Und wir werden gleich was erleben. Wir müssen schleunigst auf den Weg machen. Will sich keiner denn der Arme hier erbarmen. Meine Hasen haben Blasen vom Grasen auf Rasen. Sie selber lieber blasen und den Hasen ging es gut. Treten Sie ein bisschen näher heran, meine Damen und Herren. Kommen Sie ein bisschen näher noch zu mir. Ja, so ist gut. Vorbei sind die Zeiten, als Sie sich noch die Haare rauften. Vorbei sind die Zeiten, als Ihnen noch blau wurde bei jedem Gedanken an den nächsten Hausputz. Jetzt macht das Saugen Spaß, meine Damen und Herren. Und zwar mit unserem neuen Staubsauger Superla S100. S wie super sauber, 100 wie 100%ig klasse. Brüssel, Fusel, Staub und Haare sind für mich genau das Wahre. So als wäre es Katzendreck, macht's miau und ist dann weg. Ich bin der Staub. Sauger, Staubsauger, habe Hunger, heiße. Soll ein Staubsauger was saugen, muss er saugen, saugen, saugen. Ey, was ist los? Willst du Staubsauger kaufen? Nee, ich hab nur gedacht. Keine Zeit zum Denken, wir müssen zum Rathaus. Ja, los, kommt! Eine Entwarnung an alle Autofahrer. Die Gefahr durch den ihnen entgegenkommenden Zirkus ist gebannt. Er hat nun seine Zelte auf dem Schlossplatz aufgeschlagen und die erste Vorstellung beginnt heute Nachmittag um 14 Uhr. Viel Spaß. So wie ich sehe, fehlen uns genau 4 Kinder. Jetzt Moment. Haben wir den Salat. Wieso? Der fängt doch schon wieder von vorne an mit Zählen. Genau, dann stellen wir uns einfach dazu. Hallo! 19, 20, 21, 22. Aber wir sind doch vollzählig, Herr Kraus. Moment mal, ich will mich nicht vertun. 22, 23, 24, 25, 26, komisch. Ihr habt recht. Dabei hätte ich schwören können, nun denn, egal. Psst. Wir gehen also leise ins Rathaus. Das hätte ich mir denken können. Leise! Psst, Herr Krause. Leise? Unheimlich hier. Ja, richtig zum Fürchten. Ja. Guck mal, wer ist das denn? Ich bin eine tapfere Maus und ich tippel durch das Haus und ich habe keine Angst. Ich bin eine tapfere Maus und ich tippel durch das Haus und ich habe keine Angst. Ich bin zwar klitzeklein, doch mich schüchtert keiner ein. Krieg niemals einen Schreck, lauf von nichts und niemand weg, denn ich habe keine Angst. Nee, nee, ich habe keine Angst. Wenn aber eine Katze kommt. Wenn so eine Katze kommt, so eine richtige mit langen Krallen und so großen Glubschaugen und kommt und will mich fressen, macht das Maul auf, reißt es auf, macht... Achso, ich meine, ich glaube, wenn eine Katze kommt, dann habe ich doch ein bisschen Angst. Aber sonst habe ich überhaupt keine Angst. Denn ich bin eine tapfere Maus und ich tippel durch das Haus und ich habe keine Angst. Ich bin eine tapfere Maus und ich tippel durch das Haus und ich habe keine Angst. Ich bin zwar klitzeklein, doch mich schüchtert keiner ein. Krieg niemals einen Schreck, lauf von nichts und niemand weg. Denn ich habe keine Angst, nee, nee. Ich habe keine Angst, niemals. Und was ist, wenn ein Mäusebussard kommt? Ein Mäusebussard? Ja. Wieso? Ich hab doch keine Angst vor so einem kleinen, winzigen Mäusebussard. Du frisst aber auch Mäuse. Also als erstes fliegt er in der Luft rum, zieht er Kreise. Mhm. Und wenn er dann der beim kleinsten rascht oder so, dann kommt er auch runter, dann steigt er runter. Ganz schnell. Und dann? Ja, das hatten wir im Biologieunterricht. Dann backt er die Maus mit den Krallen, riecht einmal dran, schnuppert und dann? Frisst sie auf. Ja. Ich glaube, wenn so ein Mäusebussard kommt und schnuppert und frisst mich einfach auf, habe ich doch vielleicht ein bisschen Angst, nicht? Wenn so einer kommt. Oder wenn eine Katze kommt, habe ich vielleicht ein bisschen Angst. Aber sonst habe ich überhaupt keine Angst. Ich bin eine tapfere Maus und ich tippel durch das Haus und ich habe keine Angst. Ich bin eine tapfere Maus und ich tippel durch das Haus und ich habe keine Angst. Ich bin zwar klitzeklein, doch mich schüchtert keiner ein. Krieg niemals einen Schreck, lauf von nichts und niemand weg. Denn ich habe keine Angst, nee, nee. Ich habe keine Angst, niemals. Was ist, wenn ein Elefant kommt und die auf einen kleinen Ziel tritt? Also Elefant im Rathaus gibt's überhaupt nicht, weil der zur Tür gar nicht reinkommen kann. Was ist, wenn du einem Zirkus begegnest? Wenn ich einem Zirkus begegne, wieso in einem Zirkus? Ja, da sind doch auch Elefanten. Und dann trägt der Elefant dir aus Versehen auf einen kleinen Ziel. Also das stimmt, was ihr jetzt sagt. Also wenn der Elefant mit seinem großen Fuß so gut zielen kann, dass der mir auf meinen kleinen Zeh treten kann. Also ich glaube, wenn er das kann... Ich glaube, dann habe ich vom Elefanten auch ein bisschen Angst. Also wenn so ein Elefant kommt, habe ich vielleicht ein bisschen Angst. Oder wenn ein Mäusebussard kommt, habe ich vielleicht ein bisschen Angst. Oder wenn eine Katze kommt. Aber sonst habe ich überhaupt keine Angst. Denn ich bin eine tapfere Maus und ich tippel durch das Haus und ich habe keine Angst. Ich bin eine tapfere Maus und ich tippel durch das Haus und ich habe keine Angst. Ich bin zwar klitzeklein, doch mich schüchtert keiner ein. Krieg niemals einen Schreck, lauf von nichts und niemand weg, denn ich habe keine Angst, nee, nee, ich habe keine Angst, fast nie. Und wenn Herr Krause kommt? Darf ich mich vorstellen, ich bin der Lehrer dieser Klasse. Also ich glaube, wenn der Lehrer Krause kommt, dann mache ich lieber eine Mücke. Aber sonst habe ich überhaupt keine Angst, denn ich bin Eine tapfere Maus und ich tippe durch das Haus und ich habe keine Angst. Mich schüchtert keiner ein, kriegt niemand seinen Schreck, lauf von nichts und niemand weg, denn ich habe keine Angst, nee, nee, ich habe keine Angst. Ich verstehe gar nicht, wo der Bürgermeister bleibt. Sind Sie denn sicher, dass wir für heute verabredet waren? Natürlich. Hey, dann schlage ich vor, dass wir uns die Zeit mit einem Spiel vertreiben. Ja! Rathaus ist ja schließlich deshalb Rathaus, weil man hier so schön was raten kann, oder? Ja, wir spielen. Ich höre was, was du nicht siehst. Ja! Ratet man, was das ist? Aber bitte, sucht euch schöne Geräusche aus. Was haben Sie gegen Posaune? Ich dachte nur, es wäre ein, ist ja egal, gewesen. Los, wir machen weiter. Was ist das? Der Bürgermeister. Nein! Magenknurren? Nein! Ich hab's, es ist eine knarrende Tür. Richtig, du darfst weiterraten. Was ist das? Der Bürgermeister. Nein! Magenknurren? Nein! Wahrscheinlich ein Anruf. Vielleicht ist es für mich. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Sind Sie sicher? Hier ist Lehrer Krause. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Sind Sie sicher? Hier ist Lehrer Krause. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Hören Sie, hier ist Lehrer Krause. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Tut mir leid, dass ich mich verwählt habe. Ich höre was, was du nicht siehst, und das klingt so. Was ist das? Ich weiß es. Ich auch, ich sag mal. Herr Krause soll es raten. Ja, ja, ja. Aber das ist doch ganz einfach. Das ist die Wasserspülung einer Tui. Entschuldigung, Herr Bürgermeister. Ja, das bin ich. Mit wem habe ich die Ehre? Lehrer Krause und die fast vollzählige Klasse 1b der Lutherschule in Bremen. Wer fehlt? Es sind drei. Es sind Peter Silje, Karl Kutter und der kleine Axel Nesse. Axel Nesse, der hat Windpocken. So, so. Dann wollen wir es mal einen schönen Tag im Rathaus machen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, nein, es geht schon. Die verflixten Hosenträger, die verknubbern sich doch immer so. Na, viel erlebt in der Stadt? Ja. Ja, na dann erzählt von unserem Bürgermeister etwas. Von Anfang an? Ja, natürlich von Anfang an. Also gut, danach ist aber Schluss. Danke, eine letzte Meldung aus unserer Zirkusredaktion. Leider muss die angekündigte Zirkusvorstellung ausfallen. Der dicke Elefant Bruno liegt mit einem dicken Schnupfen in seinem dicken Bett. Wir bitten um Ihr dickes Verständnis. Das war im Bremer Bildungsprogramm ein musikalischer Sprachbummel mit dem Titel »Langsam um die runde Ecke fuhr«. Die Idee für diese Sendung aus der Reihe »Spiele mit Sprache« hatten Erwin Grosche und Bernd Meyerholz, die diesen Bummel unter der Regie von Hans-Helge Ott auch organisierten und dabei ihre eigenen Lieder und Gedichte vortrugen. Redaktion der Sendung Klaus Jochims.